Magazin. Wird langsam leiser und das bedeutet mal wieder, es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Magazin-Podcasts, nämlich die 003 mittlerweile. Heute haben wir wieder so richtig lustige Themen zusammengestellt und an der Stelle möchte ich natürlich auch nicht abweichend mal unsere Hörer hier begrüßen und nicht nur die, sondern auch meine Mitkollegen, unter anderem mal wieder mit dabei, der Thorsten Reimann. Hallo MC. Ja, nahezu und nicht zu vergessen, auch der Jörg ist mit dabei. Servus, Grizi und hallo. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte, das kommt eigentlich vom anderen Kollegen, nämlich den Rico. Der ist auch dabei. Guten Abend miteinander. Ja, so. Und nun haben wir es ja eigentlich rumgebracht. Wir haben jetzt erstmal alle vorgestellt und jetzt kann ich vielleicht auch ganz schnell sagen, worum es sich in dieser ersten Episode eigentlich so dreht. Unter anderem soll es nämlich mal heute um die unterschiedlichen Möglichkeiten der Barcamps gehen. Also, wenn ihr noch nicht genau wisst, wo in der nächsten Zeit irgendwie hingehen wollt, da haben wir ein paar Vorschläge für euch. Dann haben wir leider Gottes auch so ein paar Vorschläge. Da braucht man jetzt gerade erstmal nicht hin, weil ist leider schon vorbei. Das macht aber nichts. Wir haben nämlich einen Außenmoderator auch dabei. Der wird dann auch noch mal fleißig berichten. Worum es da aber genau geht, werden wir uns dann anschauen. Nichts geht vor den Feedbacks. Hatten wir Feedbacks? Ja, es gab zur letzten Sendung, gab es ja das Problem bei der Podcaster-Krisen, dass da der RSS-Feed von unserer Seite falsch ausgeliefert worden ist. Und also wir entschuldigen uns auf jeden Fall bei allen Hörern für das Problem. Also wir konnten es dann ja noch fixen und dann ging das dann doch noch gut über die Bühne. Kann ja mal passieren. Kleinigkeiten. Auch wir sind nicht perfekt. Genau. Nicht? Oh, wir bedanken uns aber trotzdem. Aber dafür hat sich ja der Matthias Fromm von Phonolog hat sich bedankt wegen der Erwähnung. Und das ist ja dann, ne, passt es auch ganz gut. Und es war uns natürlich eine Ehre, ihn entsprechend zu erwähnen. Genau. Hm? Und der Dirk Deimke von Deinhardt fand die Auphonic-Logos von Jahren sehr gut und hat sich gleich beim Deinhardt eingebaut. Ja, das ist super, das sollten natürlich andere auch so machen. Habe ich auch gemacht. Yeah. Sofort, habe ich ja gesagt, den Abend noch, also wirklich. Und zudem verweist er beim Thema Ausfallsicherheit auf das Projekt Bitlof. Auch könnten wir uns gegenseitig unterstützen. Beim Hosting. Er könnte zum Beispiel für ein bis zwei Podcasts das Backup übernehmen. Eine gute Idee, wenn sich das die Podcasts untereinander organisieren. Also wenn die da gemeinsam eine Plattform oder irgendwo per E-Mail sich austauschen, dann ist das bestimmt nicht schlecht. Und da gab es noch eine weitere Feedback von Jan von Abends in der Kreativwirtschaft. Und er hat sich gefragt, ob denn schon dieses Google Hangouts Soundation oder wie das ausgesprochen wird, Soundation kennt. Und da haben wir so ein Video in die Shownotes reingestellt. Also es ist irgendwie spannend, wenn man irgendwie gemeinsam dort irgendwelche ja, Musikstücke oder sowas Sounds erstellen kann, so Art wie ein Hangout. Vielleicht kann man das ja irgendwie in Zukunft auch für Podcasts zum Schneiden verwenden, wer weiß. Ja, das hoffen wir doch mal. Also es sieht sehr interessant aus. Hat denn jemand von uns irgendwie da schon mal Kontakt? Also ich habe auch nur den Video gesehen und finde es extrem spannend. Also wenn irgendjemand da mehr darüber weiß, hier mit den Infos. Genau. Genau, weil das ist sehr interessant. Und der letzte Einwurf hier bei den Kommentaren war Lars von der Geschichten aus der Dose. Und er hat uns den Link zur Aktion Jahresfestkalender geschickt, wo alle Folgen dieser Aktion erscheinen werden. Und der Link ist natürlich in den Shownotes. Und wir sind natürlich sehr gespannt und werden uns natürlich alle Folgen anhören. Ja, und vor allem über diesen Link kann man das Ganze auch abonnieren, dass man auch ja nichts verpasst. Supi! Das ist immer gut, genau. Ja, das war's dann nicht mit den Kommentaren. So, ja, dann haben wir es ja jetzt eigentlich auch geschafft. Da können wir jetzt auch direkt in die Sendung einsteigen. Aber bevor, geht das euch nicht auch so? Man sucht so ein bisschen nach bestimmten Themen. So interviewtechnisch und ähnliches. Lässt sich mal oder guckt einfach mal so rum und möchte eigentlich mal wieder raus. Du meinst Wanderausflüge oder wie meinst du das jetzt? Ja, also wenn wir uns unseren Plan anschauen, dann kann man das schon fast sagen, so von wegen Wanderausflug. Ja, in Berlin war mal wieder ein Barcamp losgetreten worden. Ja, ich habe da nur irgendwie gehört, dass irgendwie, da war am 9. November irgendwie in Berlin so ein WordPress-Camp und da wurde irgendwas vorgestellt, aber ich habe das nur ziemlich oberflächlich gesehen. Was denn, hast du Rico da irgendwas mitgekriegt? Ja, also wenn du natürlich sagst, so irgendein WordPress-Camp, dann ist das natürlich ein bisschen am Ziel vorbei. Das ist das WordPress-Camp. Ah, okay. Das findet regelmäßig statt. Das ist, dieses Jahr hat es wieder in Berlin am 9. November stattgefunden und ist natürlich für alle WordPress-User ja der Event des Jahres. Ihr findet auf unserer Homepage auch den Link zu allen Vorträgen etc., die da gehalten worden sind. Hört euch da rein. Achtung, sie sind qualitativ sehr unterschiedlich. Ich meine jetzt nicht nur von der Aufnahme, sondern auch vom Inhalt. Ich habe ein paar gesehen, wo ich finde, naja. Allerdings habe ich auch ein paar gesehen, die ich absolut sensationell finde. Und es gab natürlich logischerweise das wichtigste Thema überhaupt, Podcasting, gab es natürlich auch beim WordPress Camp. Ah, der Tim war auch wieder da? Ja, also wenn jemand darüber sprechen kann, ist es halt Tim. Und er hat da seinen Vortrag über Podlove gemacht. Jeder, der am Podlove-Workshop war, vorletztes Mal, letztes Mal und so weiter, kennt den schon. Aber das heißt nicht, dass der Vortrag nicht gut ist, sondern es ist einfach ein Pflichtsvortrag. Muss man gesehen haben. Und jetzt für alle, die eben nicht am Camp sind, können einfach diesen Video anschauen bei uns in den Show Notes. Schaut euch das an, dann habt ihr so einigermaßen eine Idee, wo die ganze Podlove-Geschichte hin soll und was die Idee dahinter ist. Ist wirklich zu empfehlen, das mal anzusehen und damit ihr auch an der großen Podlove-Diskussion teilnehmen könnt. Genau, unbedingt anschauen. Wir fragen euch ab. Da gibt es einen Test, der wird gewertet, da gibt es Noten. Aber mindestens. Wie ist das eigentlich? Ist der dann jedes Jahr oder war der nur einmalig diesmal? Das WordPress-Camp ist jedes Jahr. Ah, okay, gut. Und ist auch immer in Berlin, oder? Da überfragst du mich jetzt. Was ich glaube schon, ja. Ich bin nicht sicher. Also ich könnte es nicht beschweren, aber ich glaube. Ja. Wenn auch nicht, dann, ja, dann werden wir natürlich wieder berichten. Da kann man sich sicherlich sicher sein. Das könnte man auch mal schön mit anderen Veranstaltungen in Berlin zusammenlegen, oder? Dann wird das noch voller. Ja, ich denke mir, das ist das Problem, eben das noch voller. Ja, dann platzen sie quasi auch noch aus allen Nähten. Ja, nichtsdestotrotz gibt's ja noch ein anderes Barcamp. Das ist leider auch schon ein bisschen vorbei. Aber, wir sind ja technisch hier voll dabei. Ja, kann man sagen, nämlich das Streamcamp. Und da war nämlich unser Außenreporter, nämlich der Thorsten Runte mit dabei, mit dem wir jetzt gleich mal eine Verbindung aufnehmen, sobald die Technik und die Regie uns hier mal zusammenbringt. Ja. Moment, es baut sich gerade auf. Wir nehmen Verbindung mit den Thorsten auf. Ja, hallo Thorsten. Du, ich mach dich mal kurz lauter. Ja, so, lieber Thorsten, du warst nämlich beim Streamcamp und jetzt wollen wir natürlich ganz genau von dir wissen, was war denn das überhaupt und worum ging's da? Also worum ging's? Das Streamcamp 2013 in Köln war in der Form eines Barcamps gemacht worden. Das heißt, es gibt keinen, der vorne steht und sagen, alles erklären, erklären, erklären. Also der Erklärbär gibt's da nicht, sondern es gibt da nur einen Diskussionsleiter. Weil man kann sich auch vorne hinstellen und sagen, ich habe keine Ahnung, erklärt mir das. Das war natürlich nicht so dieses Mal, aber weil das ja auch das erste Barcamp überhaupt hier oder Streamcamp war in Köln. Und es ging eigentlich vor allem nicht um Offline-Podcasts, so wie wir das hier machen, sondern um Live-Podcasts, Live-YouTube, sehr, sehr viel Film, sehr, sehr viel YouTube, sehr, sehr viel alles, was sich um Live eben handelt, wie man eine Live-Sendung macht von irgendeiner Messe, eine Agrarmesse zum Beispiel. Es waren eine ganze Menge Bauern, sag ich jetzt mal, oder Agrarblogger da. Dann waren viele Spieler, also die so Let's Plays und sowas machen dabei. Und aber auch ganz normale, wie ich zum Beispiel, die sich halt erstmal angeguckt haben, geführt war das von vier Leuten, unter anderem einer von uns sehr bekannten. Was mich am Ganzen frustriert hat, jetzt im Nachhinein, auf der Webpage sieht man ja sehr viele Videos und ich denke, da hat es unheimlich viel spannende Sessions gegeben. Wieso haben wir das vorher nicht gewusst? Dann hätte ich nämlich auch, wäre ich nämlich auch dabei gewesen. Weißt du das? Es waren wirklich sehr viele gute Sessions dabei. Warum wir das nicht gewusst haben? PetLife kann dir vielleicht weiterhelfen. Also Gerd, melde dich. Okay, weiter. Ja, ich hatte ja noch ein Panel gemacht über Podcast. Also wie man ganz einfach mit Podigy und Euphonic podcasten kann. Leider bei der Auswahl waren so 10-11 Leute, die das gerne hören wollten. Ich saß leider hinterher mit noch zwei und dem Kameramann da. Das war sehr interessant, also zu viert das zu machen. Weil aber sehr viele Panels parallel gelaufen sind, war natürlich für die Filmer natürlich so ein Film-Panel interessanter als ein Offline-Podcast. Was aber dann hinterher daraus ist, dass ich keine Pause hatte, weil alle, die eigentlich Podcasts und sowas haben wollten, kamen hinterher in den Pausen zu mir und sagten, ja, kannst du mir das nochmal erklären mit dem Podcast? Was ist denn Podcast? Warum macht man den Podcast? Warum nicht live und sowas alles? Und wie macht, das war dann hinterher mehr dann in den Pausen. In den Pausen waren wirklich extrem interessante Gespräche und an dem Tag hatte ich also keine Pause. Okay. Du hast ja gerade gesagt, geht's um Streaming und Videos. Kann man sich denn das irgendwo auch nochmal anschauen? Ja. Alles kann man unter streamcamp.de angucken. Ah, okay. Alles war auch unter den Hashtag Streamcamp13 bei Twitter zu finden. Ah, okay. Was ich ja ganz komisch fand als Nicht-Twitterer, also ich bin ja eher der Facebook-Benutzer, wir sollten alle den Vornamen und den Twitter-Namen schreiben, so dass man jeden wiederfinden konnte. Und viele waren so, ich habe gar kein Twitter und so. Ich habe mal irgendwann Twitter gehabt, aber ich habe mich nie mehr angemeldet. Das war natürlich dann auch relativ lustig. Aber das Schöne daran ist, ich habe extrem viele Kontakte zu extrem netten Leuten bekommen. Und so diese ganze YouTube-Szene, wo ich dachte, okay, lass die Finger von, es sind eigentlich nur ganz nette Leute. Ja, aber habe ich das richtig verstanden? Das Streamcamp hat zum ersten Mal stattgefunden, oder? Es war das erste Streamcamp überhaupt und das nächste Streamcamp wird in München nächstes Jahr auch Mitte November stattfinden. Mitte Oktober stattfinden. Okay, das ist ganz wichtig. Also ich finde das eine extrem wichtige Veranstaltung, also weil Streaming ist natürlich das Thema überhaupt im Moment. Nicht nur für Video, sondern auch für Audio. Und ja, also ich bin überzeugt, wenn wir das ein bisschen besser bewerben und so weiter, wird die ganze Podcaster-Fraktion auch anwesend sein und dann machst du nicht mehr einen Vortrag vor zwei Leuten. Naja, also ich denke mal, eine ganze Menge werden ja auf der Republika auch wieder dann erscheinen, weil viele, die da sich angemeldet haben, habe ich auch mitgekriegt, ja, wir gehen zur Republika. Aber da hatten wir ja schon mal das Thema, gehe ich zur Republika oder nicht? Also ich denke, ich habe mir einige Videos angeschaut über dieses Streamcamp und da hat es also sehr viel sehr interessante Beiträge damit, wie das funktioniert, wie man am besten damit umgeht, wie man das Ganze synchronisiert und so weiter und so fort. Verschiedene Möglichkeiten von absolut Low-Cost bis absolut High-End. Also ich kann nur allen hören, unbedingt empfehlen, geht auf diese Seite, findet ihr bei uns in den Shownotes und schaut euch diese Videos an, die sind wirklich sehr zu empfehlen. Wie hat es dir gefallen? ich habe sehr viele Kontakte zu der YouTube-Szene bekommen, wo ich ja immer dachte, oh, Spinnefeind. Aber eigentlich sind es doch recht nette Leute. Also das heißt, in Zukunft wird der Fragenzeichen Pod Sport mit Bauch, Walsamer Döngekes und Thorsten Podcast per Videopodcast live übertragen. Verstehe ich das richtig? Nein, ich weiß nur, dass der Sport mit Bauch Podcast und der Fragezeichen Pod jeweils einen Kanal live bei YouTube haben. Das hat ja nichts mit Streaming aber dann zu tun. Aber dank Euphonic. Na, live sind wir immer nur, der Fragezeichen Pod ist immer nur live, wenn eine neue Folge rausgekommen ist. Und zwar dann immer sonntags 20 Uhr. Ja, aber hast du aus diesem Camp etwas für dich mitgenommen? Also ich meine jetzt mal abgesehen von den Kontakten an neuem Wissen und neuen Anregungen? Doch, also wie man mit relativ einfachen Sachen, zum Beispiel 4 iPhones gleichzeitig eine Telefonkonferenz beziehungsweise eine Interviewszene aufnehmen kann. Wo es drauf ankommt im Audiobereich, wo es drauf ankommt im Videobereich, wie man relativ einfach mit relativ wenig Geld was machen kann. Natürlich waren dann auch Panels, die so 30.000, 60.000, 100.000 Euro Equipment dabei hatten und das verkaufen wollten, was natürlich schade war. Und wir waren eben so mehr so die Schiene, wo gehen wir minimal hin, um das zu machen? Ja gut, aber ich finde es gut, wenn man die ganze Bandbreite sieht, also von... Ja. Ich denke, wir haben das Ganze auch gut abgeschöpft. Wer mehr wissen will, der findet natürlich auch mehr direkt auf der Pod Union in unseren Shownotes. Vielen Dank erstmal. Ja genau, danke Thorsten. Vielen Dank an unseren Außenreporter. Nicht zu danken, ich bin ja da gewesen. Tja, so schnell kann es also gehen, wird man hier Außenmoderator. An der Stelle machen wir mal den Kanal wieder zu. Ja, wie das auch immer so ist bei solchen ganzen Camps, man braucht ja natürlich auch immer einen Haufen Platz irgendwie, nicht wahr? Und ja, am 27. bis zum 30. fängt der Chaos Communication Kongress wieder an und man munkelt wohl, dass da jetzt mit Platz, naja, also sie haben das Ganze ja nach Hamburg verschoben, ja, da hat man jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz, aber ob das jetzt so noch stimmt? Das ist die Frage, ob sie immer noch genug Platz haben, weil die sind jetzt gerade wieder am Explodieren. Also man redet davon so unter der Hand, dass das Ding jetzt einfach 5-mal größer wird als letztes Jahr. Und es war ja schon gigantisch letztes Jahr. Ja, auf jeden Fall, du warst da? Nee, ich war letztes Jahr nicht da, nur so mit Videos und habe ich das angeschaut. Und das war ja wirklich riesig, was die da aufgezogen haben an und für sich. Und also wenn das jetzt noch größer wird, also... Ja, das... Ja, ich glaube, es gibt niemand mehr in Hamburg, der nicht dabei ist, weil... Oder Hamburg explodiert oder platzt aus allen Nähten oder sonst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es bleibt spannend. Aber eine Sache muss ich ja wirklich sagen, ja, also jedes Mal, ja, wirklich, also ist schon ein bisschen her, ja, war noch damals in Berlin, jedes Mal, wenn ich da hingehe, ja, also da werde ich krank. Also, ja, also die, warum muss das eigentlich immer im Dezember sein? Ja, kann das nicht mal irgendwie da sein, wenn Sonne ist? Ja, die ersten 2 Tage, da geht's einem so noch so richtig gut. Und der 3. Tag, dann ist mir dann so schön da, kriegst du gar nichts mehr mit. Und, also. Du hast schon mal mitbekommen, dass es so etwas wie warme Kleider gibt. Und ja, so. Ja. Aber, ja. Bringt nichts. Also meistens passiert das ja so zum Weg zum Hotel oder sowas. Also, es, also. Aber da gibt es eine Lösung. Daheim bleiben. Nee, weil auch dieses Jahr für alle, die zwischen Weihnachten und Neujahr bei der Familie sein müssen und so weiter, wird es wahrscheinlich von Tim, Ralf und Claudia, also dem kennen wir, Ralf und Claudia auch, Wikigeeks und so weiter, die werden wahrscheinlich eine Sondersendung produzieren, wieder, wie wir das kennen, also das heißt mit ganz vielen Background-Informationen und über das ganze Camp, also es ist jetzt gerade organisiert. Und die suchen unbedingt noch helfende Hände. Also jeder, der ans CCC geht, also ein Chaos Communication Kongress, unbedingt bei Tim, Ralf oder Claudia melden. Die suchen noch helfende Hände und als Podcaster, wir müssen zusammenstehen. Und dann können alle, die eben krank sind oder Familie haben oder sonst irgendwas, auch an diesem tollen Event teilnehmen. Und MC, du kannst dich ja vorbereiten, weil wenn du in Berlin anfängst beim WordPress-Teil und dann im Prinzip weiterläufst nach München, kommst du dann irgendwann mal vielleicht dann auch dann, ja, in Hamburg an. Also du kannst dann mal Deutschland bereisen, so eine kleine Wandertour und das ist doch, denke ich mal, gut Für die Gesundheit. Auch gut für die Gesundheit ist dann wahrscheinlich, dass ich danach sofort wieder umdrehen kann, weil ich nämlich 2014 dann am 6. und 8. Mai nämlich unbedingt dann zur Republika muss. Da treffen sich ja einige Leute, die sich so mit Technik und überhaupt, aber ich glaube ja tatsächlich, dass man da eher sowieso nur hingeht, weil man die Leute endlich mal wieder trifft, die man seit langerer Zeit nicht mehr getroffen hat, einfach mal um Neues zu sehen. Aber das ist ja tatsächlich nicht der einzigste Grund, warum 2014 die Republika so richtig dufte sein wird. Wie geht's bei euch so eigentlich mit Republika? Also ich war vor 4 Jahren da, die letzten paar Mal ging es nicht und ich habe es grausam bereut und ich habe jetzt die letzten 3 Mal schon schlaflose Nächte und ich bin jetzt froh, dass es keine Early Booking Tickets mehr gibt, weil die sind schon alle weg, weil jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, um mir das überlegen. Allerdings sieht es so aus, das Ding explodiert ja mehr als nur der Chaos Communication Kongress, liegt, weiß auch nicht, an was das liegt. Auf jeden Fall, man muss schnell buchen, unbedingt, um da noch teilzunehmen. Und für alle Podcaster ist das natürlich der Event überhaupt in 2014. Weil nicht nur die Republika findet statt, sondern, wie ihr sicher mitbekommen habt, die IFA Medienforum, das ja früher eigentlich während der IFA stattgefunden hat, die fanden IFA langweilig. Wir machen das gleichzeitig wie die Republika und arbeiten auch mit der Republika zusammen. Also auch da werden noch ein paar tausend Leute dazukommen. Und natürlich für uns noch viel wichtiger ist der Podcaster, also der Podlove Podcaster Workshop findet natürlich auch statt. Nehme ich ein Wochenende zuvor. Also das heißt, am 3. 4. Mai findet der Podlove Podcaster Workshop statt und am 6. und 7. dann die Republika. Also alle sofort Ferien eingeben, eine Woche, ja, zuerst an dem Podcaster Workshop, nachher an die Republika. Das ist das Programm für den Mai, für jeden Podcast. Programm geplant. Ja, eben, wer wird denn überhaupt von uns dabei sein? Ich zu 90%. Sicher. Okay. Und sonst hat keiner Lust irgendwie so auch mal da. Ja, also Jörg, du hast gesagt, du bist unbedingt dabei, weil das war so spannend, wie ich das erzählt habe. Ja, aber dann also ja, los. Ja. Also bei dem Workshop ja, aber die Republika ja, wahrscheinlich nicht. Ist doch egal. Also du musst ja nicht alles besuchen, du kannst ja dir das aussuchen, welches das du willst. Schön. Ich bin immer so menschenscheu bei so vielen Leuten, das sage ich immer dann dankend nein. Darum musst du an dem Podlove Podcaster Workshop, dort sind wenige Leute. Das kann ich eigentlich schon zusagen, ja. Das wird schon klappen. Ah. Okay. Also komm Leute, lasst uns alle dort treffen. Ein Versuch wäre es wert. Ja. Und wenn man da nicht sagt, man möchte sich unbedingt da treffen, da gibt's ja auch noch andere Möglichkeiten, ja. Von Berlin wieder, ja, wie könnte's anders sein, zurück nach Hamburg. Jedenfalls sei es wohl so, dass die Gerüchte laut werden, dass es sich wieder in Hamburg dreht, nämlich das Podcaster Barbecue 2014. So wirklich ist der Termin noch nicht raus. Ja? Also erstmal, wenn das im Mai vorbei ist, mit dem Workshop, da kannst du langsam laufen, wenn du in Anfang September genau. In Hamburg sein möchtest. Aber das war so toll in Köln. Also wir haben so viel Spaß gehabt und haben auch echt viel gesehen. Und es war ein super Tag, ein super Abend und überhaupt ein super Wochenende. Den nächsten Morgen das Frühstücken und dieser Zusammenhalt. Alles nette Leute. Also ich fand super und ich bin garantiert auch wieder dabei. Ah, also hast du jetzt schon die Stimme in Facebook abgegeben. Da wird ja gesucht. Ich glaube, ich war der Zweite, ja. Okay. Ja. Ja, wirklich. Aber die waren sich mit diesem Termin immer nicht einig gewesen und ich weiß nicht, ob sie mittlerweile einen Termin fest zugesagt haben. Es steht wohl das Wochenende an, 6. und 7. September. Hört sich gut an. Für mich keine Frage. Also ich bin eher so der Mensch, also wenn natürlich was in der Gegend wäre, so Schweizer Raum, Basel und Zürich, das ist natürlich noch viel besser, ne? Also. Gefährliches Thema. Du weißt, dass sie in Köln gesagt haben, es wäre toll, wenn es in Zürich stattfinden wird und dass das Gerücht herumgeht, ohne dass wir zugesagt haben, wohlbemerkt, das möchte ich ganz klar unterstreichen, dass es 2015 in Zürich stattfinden soll. Ah, okay. Also Vorsicht mit dieser Aussage. Aussage, sonst haben wir das nämlich auf dem Rücken. Also ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Gute Idee. Europa wächst außerdem zusammen. Was soll das? Die paar Meter. Ja, aber die Arbeit, so etwas zu, weil ich bin überzeugt, in Hamburg, das wird wieder eine Sensation. Und natürlich sind wir stolz. Also wenn wir das 2015 in Zürich machen würden, heißt das, wir müssen natürlich noch besser sein als die in Hamburg. Und ich traue diesen Hamburg-Leuten verdammt viel zu, das ist das Problem. Und Köln war schon echt hoch, die Messlatte. Okay. Das war schon riesig. Und da müsste der MC sich besonders gute Wanderschuhe, ne, zulegen. Ja, dann findet er vielleicht endlich auch mal vom hohen Norden in die Schweiz. Kann sich seine Füße dann im Zürichsee kühlen. Ihr habt's immer lustig, ja? Und wie geht das eigentlich anderen? Ja, die haben's nicht so lustig, ja? Zum Beispiel die Hörsuppe, die hat mir mich jetzt bekannt gegeben, ja? Dass er jetzt nicht mehr podcastet. Was ist ja, da denn los? So, er hat im Blog geschrieben, den Blog habe ich ja, weil ich bloggen wollte. Nein, aber eigentlich ging es um andere Dinge, nämlich sein Rechner ist abgerauft, raucht. Eher spezifisch die Grafikkarte. Und da hat der Holger auch gleich irgendwelche Sachen in Twitter rumgeschrieben. Und ich dachte, Christian will sich ein MacBook kaufen. Ging doch irgendwie mal rum. Nicht? Ich hätte noch ein paar Speicherklötzchen abzugeben. Ja, wenn wir alle zusammenlegen, gibt's vielleicht was. Also du meinst, wenn der eine ein Stromkabel spendet, der andere spendet, ja, doch. Ja, wir wollen doch das Magazin wieder von der Hörsuppe, also unbedingt irgendwie. Liebe Leute, liebe Hörer, unbedingt alles, was ihr an Technik herumstehen habt und so weiter, also ich meine jetzt nicht Abfall, sondern Brauchbares, ab zur Hörsuppe, wir brauchen das Magazin wieder von der Hörsuppe. Mindestens. Oder man spendet ihn einfach über Flatter-Button. Es gibt natürlich auch noch einen PayPal-Button, den man zum Beispiel klicken kann. Da gab es ja auch noch einige andere Dinge. Aber natürlich, wenn ihr noch einen gut lauffähigen Rechner habt, dann könnt ihr ihn auch damit bewerfen und beschenken und ähnliches. Ja, und es ist ja bald Weihnachten. Da freut sich dann die Post, wenn sie wieder was transportieren darf. Ja, apropos transportieren, wie das so bei dem Podcaster ist. Man braucht ja dann ein Feed dazu und dann guckt man mal so in den Daten herum, zum Beispiel Piwik und Google. Und jetzt wird's, Achtung, mysteriös, die Zahlen stimmen irgendwie nicht mehr. Jedenfalls meine das die Hörsuppe. Ist das nicht eine Tatsache? Ja, also wir haben ja im Online-Treff, ja, jeden Dienstag in der Pod-WG in diesen Teamspeak haben wir ja schon des Öfteren gesprochen. Wie ist das bei euch denn eigentlich so? Stimmt da auch irgendwie alles nicht? Ach, ich finde diese Zahlen sowas von fantasievoll, dieses Ding macht. Also ich glaube, irgendein Künstler oder sowas könnte diese Balken, die ich da sehe, nicht besser unlogisch darstellen. Ja, die Hörsuppe bezeichnet es ja jetzt schon als die Akte X des Podcasts. Ich finde das nervend, dass es nicht möglich ist, da irgendetwas zu konstruieren, das einigermaßen stimmt. Dass es nicht total stimmt, das verstehe ich total. Aber dass es so einigermaßen vergleichbar ist. Weil ich denke mir, das würde den Podcast, also der ganzen Podcast-Szene massiv helfen. Aus dem Grund heraus, weil aus werbetechnischen Gründen, weil dann könnten wir eben Werbung schalten und das würde Einnahmen generieren, auch wenn wir alle zusammen Werbung nicht mögen, ist mir schon klar, aber Einnahmen und Einnahmen gegen Einnahmen sind wir ja nicht, aber so geht es ja nicht. Also wenn mich jemand für Werbung anfragt und ich sage, und der fragt mich, wie viel Zuhörer hast du dann? Ja, irgendwas zwischen 10 und 10.000. Der bekommt ja einen Lachanfall. Du musst sagen, viel. Ja. Mit langem I. Ja, aber ist das bei euch nicht irgendwie auch so? Also die unterschiedlichen Zahlen mal davon abzusehen, ja, aber irgendwie gibt es immer einen riesengroßen Bruch. Also ich betreue ja unterschiedliche Podcasts. Bei den einen sind es sogar, also bei den meisten sind es 30% so und ja, und bei zwei spezifischen technischen Podcasts sind sogar fast 60%. Das ist wirklich. Das ist bei uns auch so, also drastisch runtergegangen. Vielleicht sind da die ganzen anderen Länder, die da so downloaden, die Robots oder sowas, die haben jetzt gesagt, oh, wir haben keine Lust mehr, wir machen das jetzt nicht mehr. Vielleicht waren das ja nur Phantomhörer. Also bei mir ist es auch nach dem Sommer ein bisschen eingeknickt, ganz ein bisschen und ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Aber grundsätzlich Zahlen, wie soll man das anders machen? Ich habe bei mir halt eben mein Anbieter oder vielmehr da, wo ich mein Webspace habe, der bietet mir an für eine bestimmte MP3-Datei, wie viel Traffic das Ding jetzt verursacht hat. Und wenn ich dann weiß, ja gut, die Datei hat so und so viel MB, dann rechne ich halt einmal kurz durch und habe auch so ungefähr, ne, rechne die halt einfach auf volle Downloads. Und ja, aber das funktioniert natürlich so auch nicht. Aus dem Grund heraus, ich bin ja auch ein Hörer von dir und ich habe 3 Geräte, die permanent alles downloaden. Also ich bin bei dir 3 Hörer. Ach, du bist es. Ah. Ja, das haben ja noch mehr. Also haben iPad, haben PC, haben iPhone oder sonst was, oder? Ja, und die laden alles runter. Und ich verstehe nicht, wieso, dass diese Podcatcher-Anbieter das nicht intern lösen können. Weil dort müsste der Ansatz sein. Aber Rico, du hast gerade die Lösung gesagt. Das heißt quasi, vor vielen Monaten haben viele Podcast-Hörer noch viele Endgeräte gehabt und jetzt haben sie sich auf ein Gerät entschieden. Ah ja, und welches? Sag mir, dass ich kaufe das. Keine Ahnung, aber sie haben sich anscheinend jetzt endlich also. Naja, aber das ist es doch im Grunde genommen. Das viel genauer kannst du es doch nicht haben. Dann lädst du mit deinem iPad aus dem Wi-Fi, dann lädst du es mit deinem iPhone aus dem G3-Netz, hast wieder eine andere IP. Was willst du da auseinanderhalten? Doch, das kannst du. Indem zum Beispiel, nehmen wir einfach als Beispiel Instacast. Jede andere ist genau gleich. Dort richte ich mir einen Account ein, ja, und dort habe ich auf allen 3 Geräten das gleiche Account. Und wenn Instacast diese Sachen zurückmeldet, weil der weiß, dass das alles ein Account ist und dass es nur einmal gezählt werden können. Ja, dann hätte ich einen Instacast-Chart quasi. Ja, nicht nur von Instacast, man müsste sich dort auf irgendeinen Standard machen, weil es ist natürlich genauso wichtig, dass Downcast mitmacht, etc., auch der Podlove-Player auf dem Web und so weiter und so fort. Und das ist der einzige Möglichkeit, weil auf dem Server können wir nicht abfragen, weil dort sehen wir einfach nur die Bytes, die downgeloadet werden und das bringt überhaupt nichts. Es gibt nur die Möglichkeit, beim Player anzufangen. Und das heißt, die Podcatcher, respektive die Player etc. müssen das irgendwie eine Möglichkeit haben. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Mir ist das klar, das ist eine Riesendiskussion, das anzufangen. Aber so kommen wir nie zu irgendwelchen vergleichbaren Zahlen. Und die brauchen wir für Werbung. Nee, das stimmt. Und ich bin auch nicht für Werbung, aber ich bin für Einnahmen. Ja, das ist schon richtig. Also ich nutze das auch gar nicht, um jetzt genau zu sagen, guck mal, das ist jetzt 1000 Mal runtergeladen worden und 2000 oder 500. Das geht mir bloß darum, geht es tendenziell nach oben oder geht es nach unten? Welche dieser Folgen ist oft gehört worden und welche kamen halt nicht so gut an, um ein bisschen zu sehen, was man in Zukunft macht. Genau. Und das war's. Also ich will nicht sagen, dass das ist jetzt exaktement da 1000 Mal runtergeladen worden. Das wäre mir jetzt egal. Aber wie du schon sagst, wenn man jetzt Werbung machen möchte, kommt es natürlich gut, wenn man sagen kann, guck mal hier, schwarz auf weiß, ich habe 10.000 Downloads. Was seid ihr bereit? Oder wie hast du das vor? Aber so, ne? Wenn du einfach davon sagst, es ist dir eigentlich egal, wie viel das im Schnitt ist, sondern es geht dir einfach darum, Zunahme oder Abnahme. Da gebe ich dir lange recht. Das Problem ist, was ich feststelle und immer dachte, das liegt an mir, aber jetzt feststelle, es geht allen anderen auch so, das Ding springt. Ja? Also ich hatte einmal, also wir bei der Podunion hatten während mehreren Monaten über 10.000 Downloads, fand ich unlogisch, aber hat mich natürlich gefreut. Und dann krachte es runter zu 200 über mehrere Monate. Und das kann beides nicht sein. Ja, ja. Ja? Und da muss ich einfach sagen, ja, also dann nützt mir dann daraus kann ich auch nicht ablesen, ob es raufgeht oder runter. Das ist da zu kann krass. Ich nur löschen. Mhm. Ja. Mhm. Also, was soll ich damit? Ja, das ist Müll, da ist irgendwas. Vielleicht hat da jemand sich verkonfiguriert und dann sind einfach so komische Zahlen rausgekommen. Also das gleiche Phänomen hatte ich ja auch vor einem Jahr. Das sind irgendwelche Zahlen, die utopisch hoch sind und plötzlich 3 Monate später, wupsch, in den Keller. Und das kann irgendwie nicht sein. Da hat man gerade so ein bisschen Starallüren gekriegt und dann tritt man wieder so in den Keller. Ja, ja, wir bemängeln das aufs Gröbste. Und überhaupt, ich glaube, Mulder und Scully werden sich darum mal kümmern. Irgendjemand ist bestimmt schuld. Irgendjemand, ja. NSA ist schuld. Immer. Oder übernehmen wir, wer ist momentan der Sündenbock? Ja, NSA passt schon ganz NSA. Gut. NSA passt. Ist schuld, okay. Ja, ja, doch, doch. Kommen wir vielleicht mal von da, von geheimen, mysteriösen Dingen zu anderen mysteriösen Dingen, die sich nämlich zum Beispiel in app.net abspielen. Da gibt's nämlich jetzt den Broadcasting-Channel. Nutzt eigentlich irgendjemand von euch dieses app.net? Irgendwie? Ich bin bei app.net, ich. Jo. Ich auch. Natürlich. Okay. Ich auch. Ja, dann, Also alle außer du. Was? Nee. Also ich, ich bin auch bei app.net. Ich bin nämlich dieser Typ, der dir mich immer diese Nachrichten schreibt, weil das bei Twitter nicht geht. Das bist du! Ja. Ah, okay. Nicht verraten. Na, ich denke, da musst du doch diese App für installieren, oder nicht, auf dem iPhone? Oder wie ist das? Ja, im Moment ist das so. Im Moment geht das nur über die eigene App, also iPhone oder Android, von app.net. Aus dem Grund heraus, weil die ganzen Clients ja von anderen Leuten programmiert werden, nicht direkt von app.net. Und das wird natürlich eine Weile gehen, bis die auch nachgezogen haben. Aber im Moment ist es so, du kannst eben diesen Kanal einrichten, diesen Broadcast-Kanal bei app.net. Das kann jeder. Du kannst das entweder von Hand füllen oder du kannst es via RSS-Feed füllen. Ja, oder direkt via Mobile und so weiter. Und dann bekommt jeder im Prinzip so eine Nachrichtenmeldung, die ein bisschen ausführlicher ist als eine normale Nachrichtenmeldung, nämlich so mit Bild und Link und Text. Also in hübsch. Zum eben zum Beispiel für einen Live-Podcast mitzuteilen, hey, wir nehmen jetzt gerade live auf, kommt doch auch und so weiter und so fort. Oder wenn du irgendein Event hast oder sonst irgendwas. Also das ist die Idee dahinter. Du kannst es ja auch mit APIs anscheinend auch befüllen. Also du kannst dann auch beispielsweise sagen, wenn jetzt der Rechner jetzt gerade irgendwie neu bootet, dann kannst du eine Push-Notification schicken. Also du kannst es für sehr viele Sachen verwenden. Also die API, die ist relativ ausführlich dokumentiert und funktioniert auch gut. Und Christian von der Hörsuppe ist so weit gegangen und hat das auch gleich für alle Live-Podcasts in seinem Kalender drin sind, eingerichtet. Also die haben jetzt alle so einen Push-Button, so einen Blitz. Ihr seht das, wenn ihr auf zum Beispiel Vrind geht, da gibt es jetzt einen zusätzlichen Link, wo es so einen Blitz drauf hat. Wenn ihr das anklickt, könnt ihr das eben subscriben auf app.net. Und wenn Vrind eine neue Live-Sendung macht und so weiter, bekommt ihr direkt eine Meldung auf euer Handy. Mhm. Und geht das dann jetzt direkt auf der Webseite auch? Dass da kannst du das auch eintragen, ja. Direkt also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Okay, also direkt auch auf der Webseite kriege ich das. Auf der Webseite noch nicht. Also aus dem Grund heraus, weil natürlich das Web rein das HTML kann keine Push-Notification absenden. Das ist das Problem, technisch gesehen. Jetzt müssen eigentlich die ganzen Applikationen, die du auf dem PC hast oder sonst irgendwas, müssen jetzt das nachrüsten. Und ich bin überzeugt, das kommt früher oder später. Also es wird das nächste Update, wird es sein. Einfach auf den Handy von app.net, also die Software, die App von app.net, klingt das doof, die macht das direkt, also die kann dir eine Push-Nachricht jetzt schon schicken. Alles andere braucht noch ein bisschen Zeit. Natürlich haben wir das für Magazin und das Podcasting bereits eingerichtet, findet ihr bei uns in den Shownotes, könnt ihr draufklicken und dann bekommt ihr jedes Mal so eine Meldung, wenn wir eine neue Sendung raushauen. Und vor allem, weil uns das ja letztes Mal passiert ist, ein falscher Feed, dann würden wir den korrigieren und nochmal absenden und dann wisst ihr, da ist ein neuer Feed. Yippie! Ja. was glaubt ihr denn, mal gedanklich weiterzugehen, dass sowas ähnliches gibt es ja jetzt quasi so gesehen bei diesem lustigen blauen Ajax-verseuchten Netzwerk namens Facebook. genauso. Glaubt ihr, dass sich das in den sozialen Netzwerken weiterhin so führen wird, dass ich irgendwann in 20 sozialen Netzwerken dann meinen Broadcasting-Channel betreiben muss oder brauche, um, also was rechnet ihr diesen Broadcasting-Channel, also diese Möglichkeit überhaupt ein, vielleicht auch im Marketing-Bereich da tätig zu werden oder überhaupt seine Nutzer damit besser zu informieren, als es jetzt vielleicht schon ist? Also ich persönlich glaube sehr daran, aus dem Grund heraus, und das klingt jetzt werde ich alle ganz viele Feinde mir machen, ich glaube nicht an RRS. Und das liegt nicht am System von RRS, weil die Idee hinter RRS finde ich gut, aber sorry, das Ding ist derart verbockt. Ja, und jeder, der sich mit RRS auseinandersetzt, weiß, was das für ein Scheiß ist. Das kann es nicht sein. Und das könnte eine Alternative sein dazu. Und ich glaube sowieso, dass wir diese Offline-Möglichkeit, also von Abo und so weiter und so fort, das fällt sowieso immer mehr weg, aus dem Grund heraus, die Verbindungen sind so gut, dass das online sein wird. Ich will gar nicht mehr offline in Zukunft das Ding runterladen. Ich rede von Zukunft. Jetzt will ich das selbstverständlich, aber in Zukunft nicht mehr. Da will ich nur mal wissen, ah, da gibt's etwas Neues, klick's an und hör mich's an. Und nicht mehr vorher runterladen und so weiter und so fort, das ist Quatsch. Und da denke ich mir, ist das eine Möglichkeit, mal herum zu experimentieren, funktioniert das und wie müsste das aussehen und so weiter. Also bei app.net. Das auf Facebook, wie das dort gelöst ist, unbrauchbare Grümpel. Meine Meinung. Was ist Facebook? Nein, du kannst natürlich auch weitere Sachen, du kannst es natürlich auch mit YouTube-Channels und solche Sachen machen, weil du könntest ja da beispielsweise sagen, jetzt läuft eine neue Sendung, die du abonniert hast und kriegst einen gleichen Pop-up und kannst dann darauf wechseln. Also ich denke mal, why not? Ich denke im Moment für alle Podcasts, die einfach eine neue Folge rausbringen, die aber trotzdem einen RSS-Feed haben, macht es im Moment nur bedingt Sinn. Für Live-Podcasts macht das extrem Sinn. Und für so YouTube-Dinger und alles, was live und sofort ist, finde ich das eine sehr gute Idee. Und ich denke, früher oder später wird es nur noch so laufen. Ob das dann wirklich nur app.net ist oder ob dann wieder andere dazukommen, die das genau gleich machen, weil so ein Wahnsinnsding ist das nicht, ist natürlich eine andere Frage, was sich durchsetzen wird. Aber ich finde es ein richtiger Vorstoß von app.net. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Aber du hast ja auch eben gerade schon angesprochen, die Möglichkeiten der Vernetzung anzusprechen. Und da gibt's ja was für die Schweizer, nämlich diese Radioland-App. Die soll ja der tollste heiße Schrei sein, einfach um auch die Schweizer mal ein bisschen besser zu finden und auch mal eine eigene App zu schenken, oder? Wie du das ausgedrückt hast. Das Problem ist doch einfach, dass wir unter den Deutschen untergehen. Das ist doch einfach das Problem. Nee, ganz im Ernst. Nein. Ja, finde ich auch. Nee, das Problem ist, oder nein, das Problem ist, es ist eben kein Problem. Es gibt die sogenannte Radioland App oder Radioland Webpage, also unter radioland.ch. Das ist eine Webseite, die hat Thomas Morgenthaler aufgebaut, wo er eigentlich alle Audiokanäle darin aufzeichnet. Also das heißt, alle Schweizer Radiostationen, egal ob das jetzt Webradios sind oder UKW-Radios oder sonst was, die kann man dort raussuchen. Alles, was online anzuhören ist, kann man auch anhören. Zusätzlich glaubt er natürlich auch an Podcasts und hat auch alle Schweizer Podcasts aufgeführt. Fast alle. Und so gibt's eigentlich diese Seite seit 2005, glaube ich. Ist natürlich nicht wahnsinnig viel drauf, aus dem Grund heraus, also wenn jeder Deutsche, der darauf kommt, findet, oh, das ist ja nichts. Das liegt aber eher daran, in der Schweiz gibt's nicht wahnsinnig viel. Und jetzt hat Radioland oder Thomas da etwas sehr Spezielles rausgebracht, nämlich eine App. Das, soweit ist das nichts Spezielles, weil ich bin auch, finde nicht, dass es für alles eine App geben muss. Aber in diesem Fall macht das sehr Sinn. Weil es ist eine übersichtliche App, sehr simpel zu bedienen, wo ich entweder eben Radio online anhören kann oder eben auch die Podcasts. Also alle Schweizer Podcasts sind drin verzeichnet. Das ist, denke ich mir, ist nicht unbedingt eine App, die für wir, die irgendwo 50, 60 Podcasts anhören, geeignet ist, sondern eher irgendwo so für Leute, die halt Radio hören und halt ab und zu mal Podcast hören und das Ganze mit Instacast und Toten Teufel viel zu kompliziert ist. Für die ist das ideal. Und selbstverständlich sind wir natürlich als Podunion drin. Natürlich ist auch Kaffee League drin. Eigentlich sind alle drin, außer, und das sind zwei wichtige Podcasts in der Schweiz und darum möchte ich diese Podcasts, weil ich weiß, sie hören zu, unbedingt einen Aufruf machen, nämlich ich spreche an den Zwangscast, ein ganz wichtiger und sehr guter Podcast und natürlich einer meiner Top-Favoriten, die zwei Bünzlis. Unbedingt meldet euch bei Thomas, dass ihr endlich da auch eingetragen wird, damit auch alle mitbekommen, dass ihr auch gute Podcasts machen und dass die Schweizer gute Podcasts machen können. Genau. Habe geschlossen. Wofür steht Bünzlis? Die Bünzlis. Bünzlis? Oh, wie erklärt man das? Thorsten, kannst du das erklären, einem Deutschen? Bünzlis, ja, das sind so die Kleinkasten. Die Kleinkarierten. Würde ich. Genau. Also ja, die quasi alles tausendmal besprechen und dann nochmal verwerfen. Also und kurz so, gesagt, die Schweizer. Das darf ich sagen. Ja. Ich bin überrascht. Okay. Nein, also für alle Schweizer unbedingt eine App runterladen, nutzen. Pflicht. Genau. Sollen genau. Das hier echt, wird unterschrieben. Dreifach. Hm. Aber auch andere haben da hier ja so ihre Sachen geschrieben, nämlich unter anderem Golem, nämlich in dem Artikel erstes großes Update für Opus beschleunigt Encoding. Verweisen sie auf einen der Entwickler, der in seinem Blog jetzt wohl, also der Christopher Montgomery, der hat wohl da geschrieben, dass jetzt das Opus Update 1.1 endlich herausgefallen ist und man kann sagen, im besseren Zustand, nämlich die Bugs und so weiter und so fort, sind da jetzt wohl endlich auch herausgefallen und sind soweit stabil, dass man sagen kann, das wird jetzt wahrscheinlich auch bald was geben. Vorteil für Podcaster? Ich würde sagen, der wesentliche Vorteil dürfte wahrscheinlich die Größe der Datei sein. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, arbeitet hier in Opus unter anderem, also Opus ist eine Gemeinschaftsarbeit von XIF, Mozilla und Skype, soweit ich weiß. Der größere Vorteil ist natürlich, dass die Dateien wesentlich kleiner sind. Auch in der Übertragungsrate braucht man nicht so viel. Man kann da ein bisschen höher gehen und kriegt dann eben dementsprechend eine bessere Qualität. Aber was man vielleicht auch mal wissen sollte, ist, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie Auphonic das eben auch macht. Also von der Berechnungsart her. Das heißt, Opus nutzt dann den jeweiligen, also jetzt schon bekannteren oder genutzeren Codec Celt und Silk aus, was vor allen Dingen wenn man Musik und Sprache eben zusammenbringt, das berechnet er eben zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, man kann dann zwischen diesen beiden Formen hin und her switchen, das heißt, als Hybrid eben nutzen und hat wesentlich bessere Vorteile eben zwischen diesen zwei Arten hin und her zu tangieren, also von der Lautheit her und das von Übertragungsweg eben auch her. Gibt es denn überhaupt was? Womit kann ich es abspielen? Gibt's? Also das ist wahrscheinlich eins der größeren Probleme. Du hast es natürlich dann im Mumble und auch in Teamspeak mit drin, ne? Einfach macht halt einfach Sinn, ja, darum wird es ja auch unter anderem für Skype und so weiter wird es genutzt. Aber eben, die Abspielgeschichten. Ja, also es gab eine Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob das eine Testintegration war oder sonst irgendwas unter Winamp. Dort gab es eine Möglichkeit. Okay. Und VLC gab es auch eine Möglichkeit, das zu machen, aber so richtig webmäßig zum Beispiel, so hätte ich sie eigentlich gerne, nicht ähnlich wie ein Podlove-Player im Prinzip drauf zu klicken. Das liegt nicht am Podlove, sondern das liegt am Browser. Das geht noch nicht. Aber ich denke mir jetzt gerade durch die kleinen Größen und die automatische Änderung, also zwischen diesen zwei Codecs, wird das natürlich sehr spannend und ich gehe natürlich schon davon aus, dass es jetzt an und für sich soweit ist, dass es jetzt einige dieser Player geben wird und dass auch die Browser nachziehen werden, weil es sind ja nicht unwesentliche Firmen dahinter, die das Ganze gepusht haben. Also gerade Microsoft zum Beispiel ist ja nicht unbedingt die kleinste Firma. Dann gibt es demnächst einen zusätzlichen Opus-Feed. Naja, den gibt's ja jetzt eigentlich schon, ne? Also durch Podlove ist das ja jetzt schon möglich. Aber wenn ein Player nicht richtig, also das ist. Naja, wenn es keiner hört, das bringt's auch nicht wirklich. Ja, da haben wir natürlich ein Problem mit Apple, weil es ist nicht anzunehmen, dass Apple hat sich da überhaupt nicht beteiligt damit an der ganzen Geschichte. Und ich bezweifle jetzt mal, dass Apple sehr schnell auf diesen Zug aufspringen wird. Was, weil Apple zuhört, ein Grund ist, weg zu Apple zu gehen. Nur, dass ich das auch mal gesagt habe. Ja, gut, kommen wir von dem Weggehen zu einem, der wiederkommt. Nämlich, da gibt's wieder so einen Podcast, der täglich senden möchte und zurück ist. Also ich nehme an, du meinst einen Daily Pod. Ja, ja. Der Punkt war, Christoph Till hat ja lange diesen Daily Pod gemacht. Eben, wie er selbst nennt, fast täglich, ab und zu täglich, ab und zu jeden zweiten Tag, ab und zu jeden dritten Tag, also je nachdem. Und wenn man da reinhört, merkt man auch, wieso, dass das nicht unbedingt täglich ist. Man bringt da wirklich gamerfreie Musik, bringt aktuelle Themen und. Also ist sehr aufwendig produziert, das Ganze. Ich verstehe, dass man das nicht täglich machen kann. Und dann plötzlich war er, also dann hat er ja irgendwann eine Season 2, was ja immer modern ist bei allen, auch gemacht und hat wieder frisch mit der Nummerierung angefangen und plötzlich war er weg. Und dann dachten wir alle, was ist passiert und, man hörte nichts mehr von ihm und. Irgendwann kam dann über Twitter eine Meldung, nein, es kommt wieder, aber es geht im Moment. Und jetzt hat er am 25. November wieder eine Folge gebracht und erklärt, dass er hat stressbedingt einige Probleme, also mit körperlich, mit der Gesundheit und musste darum eine Pause einlegen und will aber jetzt wieder fleißig anfangen und bis jetzt habe ich schon 3 Folgen gehört wieder, also er ist wieder voll in Produktion und wie er das nennt, er braucht das Podcasten, weil das entspannt und das finde ich genau die richtige Einstellung. Also ich freue mich riesig, wieder fast täglich den Telebot zu hören. Ich bin dabei. Genau, wir sind alle dabei. Dabei ist jetzt auch noch jemand, der zurückkommt, nämlich der Schreihals. Der hat ja mit seinem komischen Blog da ein bisschen Probleme gehabt. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, woran das liegt. Ne? Nee. Nein. Aber er schrie wieder nach draußen, dass er jetzt wieder bereit steht für neue Schandtaten. Ja, Dings, der Raiden hat ihm ja geholfen, sein Blog, was irgendwie technische Probleme gab, irgendwie da zu flicken. Und ich fand's da nicht halt schade, weil er hat sich da so viel Mühe gegeben und dann durch ein technisches Problem, so als Nicht-IT-Informatiker, ist es halt immer etwas schwierig, da irgendwelche Sachen zu flicken, aber es wurde ihm geholfen, wenn man so schön sagt. Und jetzt funktioniert er wieder. Also super Sache. Nebenbei hat er noch einen anderen Podcast dann so als Trauergeschichte dann wahrscheinlich auch gemacht. Dieses Appes noch. So nach dem Motto, wenn sein Schreihals schon nicht funktioniert, dann wenigstens andere. Und jetzt hat er ja wieder 2. Also super Sache eigentlich, oder? So kann's gehen. Und dann machst du wieder ganz fleißig über den Podlove Publisher Plugin. Und eigentlich müssen wir hochoffiziell dem Podlove Team danken, dass das dem Schreihals passiert ist. Weil aus dem Grund heraus, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte es den Abyss noch nicht gegeben. Und den finde ich einen geilen Podcast. Eben. Also dann. Also ich finde auch den Schreihals okay. Aber ich habe das Thema Podlove Publisher scheiße und. Das geht mir ein bisschen auf den Zahn. Da gefällt mir etwas Besseres und den würde es nicht geben, wenn es Podlove nicht gibt. Also ich danke hochoffiziell Podlove, dass eure Geschichte bei Schreihals nicht ganz funktioniert hat. Jetzt killt mich Christi, Carsten. Naja, und jetzt, nein, es läuft doch wieder, ist doch wieder gut. Ne? Ja, aber er will ja aussteigen, hat er ja. Heute habe ich gehört in seiner neuesten Folge, dass er jetzt endlich diesen, ich begreife eh nicht, das Ganze ist doch zusammengestürzt, als wenn ich das richtig verstanden habe, als sie dieses Plugin installiert haben. Und dann mussten sie das Ganze neu aufsetzen. Und dann installieren sie wieder Podlove Plugin. Wieso haben sie nicht von vornherein ein anderes gemacht? Also, ich denke, das ist nach wie vor drauf geblieben auf dem Blog. Die haben das nur irgendwie hinbekommen, dass er wieder läuft. Wie die auch haben immer. Einfach ein Backup oder sowas zurückgespielt oder so. Ja, aber ja, weiß ich nicht. Dem Backup, das hat wohl auch nicht funktioniert oder was. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jetzt ist er wieder da. Es gibt beide. Ne? Und irgendwas, ne? Es geht genau. Wieder, es geht wieder. Ansonsten fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder so. Dann werden Sie geholfen. Oder hören Sie Schreihals-Podcast. Oder hören Sie die Ideenmaschine. Allerdings gibt's da jetzt ein paar Probleme, denn die Ideenmaschine hat jetzt irgendwie keine Lust mehr. Oder auf jeden Fall habe ich doch festgestellt, da kommt jetzt scheinbar nichts mehr. Die ist nicht Comeback, aber vielleicht gibt's da wieder ein Comeback oder nicht. Was, der kommt wieder? Ja, ich hoffe doch mal. Ich glaube das auch noch nicht. Nicht? Nee. Nee, ich auch nicht. Nee. Wo hast du das gehört? Verdammt. Wer sagt es? Nee. Ja, ich habe ja aufgehört, stimmt ja. Ich habe mir einfach gesagt, nach knapp 300 Folgen täglichen Podcast von Montag bis Sonntag ohne Pause, kein einziges Mal irgendwie gekränkelt oder so, habe ich mir gedacht, ich gönne mir jetzt mal eine Pause. Um krank zu sein. Gesagt, okay, das ist um krank zu sein, ja, und einfach mal ein bisschen Ideen zu horten und Sachen auszuprobieren und dann zu sagen, dann starte ich bald wieder mit Season 2, mit diesen Ideen-Podcast oder das dann nicht mehr täglich, sondern vielleicht in einem anderen Format, auf eine andere Art. Da kann man sich nur sagen, überraschen lassen, weil ich habe mir gedacht, was wäre, wenn man quasi mehrere Sachen gleichzeitig machen würde? Also quasi irgendwie was mit Spiel, was mit Interaktiv und Podcast und vielleicht auch was mit Push-Notification. Also das irgendwie zusammen mitmischen und daraus was Neues Moment, machen. Du hast jetzt gesagt, du willst gleichzeitig mit deinen Kindern spielen, du willst gleichzeitig telefonieren und einen Podcast aufnehmen. Und was zu naschen. Und was zu naschen. Ja, genau. Und es soll anderen Leuten auch noch Spaß machen, genau. Also ich habe mir da irgendwie was Verrücktes ausgedacht und in den nächsten Wochen passiert es dann. Lasst euch überraschen. Ja, aber ein Jahr hat 52, 56 Wochen. Was heißt Wochen? Aha, du meinst, ob das jetzt in diesem Jahr noch passieren wird? Ja, das wäre ja schon mal gut dieses Jahr, weil das dieses Jahr ist nicht mehr lang. Stimmt. Findest du dieses Jahr statt oder 2014 oder 2015? Dieses Jahr in 2 Wochen. Also 2013. Das genau. Ist doch irgendwo, ja. Das ist doch ein Wort, ja. Noch so lang zu warten. Das schaffen wir. Genau. Also 2 Wochen, denke ich mal, kann man immer noch irgendwie geben und dann passiert was anderes. Mal schauen. Wir sind gespannt. Mehr verrate ich noch nicht. Mehr verrate ich noch nicht. Na, ich werde meine Push-Benachrichtigungen doch wieder einschalten. Ich warte jetzt das, was passiert. Ja. Aber apropos 300 Sendungen, da hat nämlich jetzt der iDomix, ne, der macht ja diese Video-Screencast-Sachen bei YouTube, der hat nämlich jetzt, tada, 300 Jubiläum verzeichnet und hat da auch gleich eine Sendung dazu gemacht. Mhm. Das ist ein Haufen. Ja, 300 Sendungen, ja, wenn es nur Audio-Podcast wären, dann ginge das ja noch. Das Problem ist, das sind Videopodcasts. Auch noch. Und zwar perfekt produziert. Ja. Und da finde ich 300. Das ist jeder Wochentag. Ich weiß nicht, ob er das in einem Jahr gemacht hat oder in 2 Jahren oder sonst irgendwas. Aber nur 300 Videos zu produzieren, finde ich, wow. Das ist Respekt, der Hammer. Mein Lieber. Nicht schlecht. Und ich fand vor allem seine 300. Sendung war nämlich eine Spezialsendung. Da hat er sich hingesetzt und fand, die Leute können ihn live befragen. Wer antwortet? Leider habe ich es live verpasst, aber selbstverständlich haben wir den Video, das kann man nachschauen, weil ich hätte ihm bösere Fragen gestellt. Aber es war auch so sehr interessant, weil natürlich ging sehr viel über Mac, über Synology und so weiter und so fort, also so seine Hauptthemen. War sehr interessant, ihm zuzuhören, aber es kamen doch auch einige Fragen, die ein bisschen ins Private reinkamen, respektiv Dominik ließ sich hinreißen, auch ein bisschen über sich selbst preiszugeben und ja, wie man ihn so nennt, der weiße Engel, weil er eben ganz in weiß auftritt, hat da auch ein bisschen über sich selbst erzählt, über seinen Beruf erzählt, und so weiter. Und wer Dominik ein bisschen näher kennenlernen will, dann eine absolute Empfehlung für die 300. Sendung. Ich habe aber übrigens gehört, da soll es auch noch eine gute Empfehlung geben, nämlich die Lange Nacht der Mikrodilettanten am 16. November wurde die wohl aufgenommen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe die noch nicht so gehört. Du hörst die Tanten nicht? Nee, wirklich nicht. Ja. Schämen und in die Ecke stellen. Ja. Ich. Ich komme mit in eine Ecke. Okay. Nee, ich mag die Mikrodilettanten. Also die erstens gibt es sie schon ewig, das ist so, also seit ich Podcast höre, höre ich die Mikrodilettanten. Ich finde es lustig. Ich höre vor allem, ich mag die Stimme von Nikolas, der große Herr Seemag. Ich finde, er hat eine wunderschöne Stimme und eine interessante Stimme. Ich mag auch die anderen zwei. Die Diskussion mit Phil über die Mondlandung, die ist legendär. Die kennt jeder, der die Tanten kennt. Ich finde es total spannend, weil sie eben quer über das Ganze gehen. Also ich bin ein großer Fan der Mikrodilettanten und Leider habe ich die lange Nacht der Mikrodilettanten verpasst, wäre ich wahnsinnig gerne dabei gewesen. Aber es gibt ja wohl nicht nur das Ganze zu hören, oder? Ja, also einerseits gibt es das Ganze in Audio die ganze Nacht und das Ganze geht 6 Stunden und 16 Minuten. Dann kann man das nachvollziehen und ich finde, ich kenne jetzt doch einige lange Podcasts, aber dieser Podcast wurde mir nicht langweilig. Es war spannend, es war unterhaltsam mit Musik und allem drum und dran, also Live-Musik wohlbemerkt. Ist sehr schön, Sie dürfen das von mir aus immer produzieren. Und Sie haben das Ganze ja live gemacht über Google Hangout. Das Ganze wäre natürlich Nonsens, irgendwo 6 Stunden lang das jetzt im Nachhinein noch rauszuhängen, sondern Sie haben etwas ganz Witziges gemacht. Sie haben den ganzen Video genommen und einfach auf 3 Minuten zusammen gestutzt. Also das heißt nicht rausgeschnitten oder sowas, sondern einfach, ja, schnell. Und da kann man in 3 Minuten genau sehen, was in Ihrem Studio während 6 Stunden und 16 Minuten gelaufen ist. Und da habt ihr sofort eine Idee, ob ihr in den Audiokanal noch reinhören wollt oder nicht. Abonniert. Ihr wollt. Cool. Unbedingt. Mindestens. Kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema. Wir haben ja vorhin schon mal die Akte X aufgeschlagen und festgestellt, mit den ganzen Upload-Geschichten, da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist denn aber eigentlich, wenn man diese hohen Peaks tatsächlich hat? Da kann es natürlich zu größeren Problemen kommen, wenn man die Mediendateien direkt in seinem WordPress parkt und nicht extra einen Server dafür nutzt, der das so richtig kann. Wie macht ihr das denn eigentlich? Also wie bei dir auch beim Server. Und wenn es nicht geht, dann heißt es warten und den Provider anrufen. Ich persönlich, also ich finde es sehr unterschiedlich. Aus dem Grund heraus, bei mir gibt es viele Podcasts, da ist es mir egal, ob ich es jetzt sofort höre oder erst in 3 Stunden. Also irgendwann kommt das einfach in den Podcatch und wird runtergeladen, dann habe ich es halt einfach. Dann gibt es natürlich Podcasts, auf die bin ich derart heiß. Die will ich sofort. Und dort ist es natürlich ein Problem, weil ich meistens nicht der Einzige bin, der das sofort will. Und dort gibt es meistens Engpässe. Also dort gibt es schon immer wieder Situationen, wo ich mich echt nerve und wieder lade und dann unterbricht es wieder. Und dieses Medium ist nicht zugänglich, weil eben keine Übertragungsmöglichkeit. Und das ist ätzend. Aber ja, es sind nicht sehr viele, die. Hat denn der Tim Pritlove da nicht irgendwas gehabt? Da gab's doch mal was in dieser Art und Weise, dass man das irgendwie über so ein File-Sharing-System oder so funktionierte. Das ist das nicht sowas Ähnliches? Du meinst eher Torrent wahrscheinlich, aber nee. Der Tobi Bayer, der verspricht nämlich Besserung. Er hat nämlich so eine kleine Idee. Ja, wo man die Mediendateien schneller mal zugriffsfähig machen kann, indem man nämlich sein neues Projekt nutzt. Nämlich dieses heißt Podseed und wird unter anderem auch von Falk Stern, heißt der Kollege, glaube ich, und Tobi Bayer gemacht. Das soll ein Podcast Delivery Network werden und also kurz CDN und soll den Podcaster die Möglichkeit geben, eine eigene Infrastruktur eben zu nutzen, indem man eben auf Phonik die Daten so einfach und schnell zu auf Phonik schieben kann und mittels FTP hat man damit Zugriff. Das Ganze soll auf Community-Basis basieren. Was haltet ihr denn dann eigentlich davon? Also wäre das auch eine sinnvolle Idee, das mal umzusetzen, seine Daten eben durch ein Community-System aufrechtzuerhalten? Die Leute zahlen dann irgendwie ihren Obolus und das ist sinnvoll, würde ich sagen. Also wenn das sich mehrere beteiligen und dann gemeinsam das tragen, wieso nicht? Hört sich doch jetzt erstmal logisch eigentlich an. Auf jeden Fall, ja. Also ich denke auch, dass es grundsätzlich von der Grundidee eine gute Idee ist. Ich kann mir es einfach im Detail noch nicht genau vorstellen. Aber das würde ja heißen im Endeffekt, dass die beteiligten Podcasts müssen ja im Prinzip ihren Feed ändern. Nämlich auf dieses, wie heißt das? Podseed, irgendwas, oder? Dass es darüber läuft, oder? Und jeder von uns weiß, Feed ändern, tut weh. Das ist mal das eine. Also da sehe ich sonst keine andere Möglichkeit. Das andere Problem ist, oder die nicht Problem, aber die Frage ist natürlich genau das, was Christian vor ein paar Wochen rausgebracht hat, Kosten. Das funktioniert sehr gut, wenn alle mitmachen. Weil dann gibt es eine Mischrechnung, dann funktioniert das sehr gut, oder? Wenn nur wenige mitmachen, ist ein CDN relativ teuer. Also, weil es gibt ja auch S3, also von Amazon zum Beispiel, ist ja auch ein Content Delivery Network. Das funktioniert, weil einfach unheimlich viel da mitmachen, respektive Amazon auch gigantisch. Und darum sind die Kosten relativ tief. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht die Kalkulation aus? Und ich habe einfach immer bei solchen Sachen, wo der Podcaster etwas zahlen muss, ein gewisses Problem. Nicht, weil ich nicht zahlen will, weil ich finde es gut und ich würde sofort mitmachen. Aber ich kenne einfach die Diskussion mit den ominösen Podcasts. Nein, das kostet mir 5 €. Nein, das ist mir viel zu teuer. Ja. Und das ist einfach genau der Punkt, wieso dass ich solchen Projekten kritisch gegenüberstehe, nicht dem Projekt gegenüber, sondern dem Podcastern gegenüberstehe ich kritisch da. Dass sie so etwas nicht unterstützen, weil ich finde die Idee gut. Gerade für die Großen ist das natürlich ideal. Und jetzt sagt natürlich jeder Kleiner, ja, die Großen wieder, das bringt mir ja nichts. Ja, aber wir hoffen ja auch, dass er mal groß wird. Das ist die Idee, oder? Genau, jeder fängt mal klein an. Ne? Ja, also wir wünschen Tobi auf jeden Fall da erstmal viel Glück. Sieht sehr interessant aus. Er ist natürlich mit seinem Podcast da auch schon minimal wie maximal mit dabei. Und minimal wie maximal dabei hat auch der Rico sicherlich ein paar Highlights für diese Sendung. Ich habe heute einen sehr speziellen Podcast. Aus dem Grund heraus, ich kann eigentlich nicht erklären, wieso das so speziell ist. Aber er liegt mir unheimlich am Herzen. Weil ich kenne ihn eigentlich gar noch nicht so lange. Ich habe ihn entdeckt über das Pottwichteln. Weil der macht auch beim Pottwichteln mit. So viel kann ich verraten. Vorher habe ich den nicht gekannt. Und das ist ein Podcast, der sehr speziell ist. Wenn ich euch jetzt sage, dass da Pascal drin ist, der mit Leuten ein Gespräch führt, sagt ihr, ja, da gibt's Tausende davon, das ist nichts Spezielles. Aber in den Podcast ist absolut nichts, so wie es bei anderen Podcasts ist. Der Podcast heißt Le Cast. Zuerst einmal, das erste Spezielle ist, wenn die Leute, die mich irgendwann mal auf der Straße tanzen sehen, dann könnt ihr sicher sein, dann höre ich gerade das Intro von Le Cast, weil er hat für mich das schönste Intro, das ich kenne und ich finde das geil. Das ist mal das erste Spezielle. Das zweite Spezielle ist, sobald ihr Pascal hört, wie er mit die Hörer begrüßt, respektive seine Interviewpartner anspricht, stellt ihr fest, da ist was Spezielles. Weil Pascal ist zwar 20 Jahre alt, aber er hat eine Stimme, die sehr kindlich klingt. Das hat den Effekt oder den Hintergrund, dass Pascal ist körperlich behindert und darum klingt seine Stimme sehr hoch. Das ist aber überhaupt nicht störend. Und Pascal hat derart einen guten Humor, dass das eigentlich auch den Charme ausmacht von diesem ganzen Podcast. Und Pascal macht eigentlich auch keine Interviews mit seinen Leuten, sondern er macht ein lockeres Gespräch. Und das macht er so auf eine sehr spezielle Art, dass er mich total gefesselt hat. Also zum Beispiel vor 2 Folgen hat er Christopher Lauer, also ihr kennt den, der ist einer der Piraten in Berliner, was weiß ich, wie man das nennt. Und wer Christoph Lauer kennt, das ist so ein Politiker, der immer auf 200 hyperventiliert und. Und Themen, Politik natürlich, dem sagst du, hey, was haltest du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Und dann musst du 3 Stunden nichts mehr sagen, weil dann kommt ein Vortrag. Das ist Christopher Lauer normalerweise. Pascal hat es geschafft, Christopher Lauer mit ihm ein bisschen etwas über eine Stunde ein Gespräch zu haben, wo kaum über Politik diskutiert wird. Und Christopher Lauer durch das so ziemlich aus dem Konzept gebracht hat, aber extrem charmant. Und ich habe schon lange nicht so viel Hintergrundinformationen über Christopher, weil ich schätze Christopher Glauer sehr, mitbekommen und auch irgendwo so wie er denkt. Und das ist das erste Mal, dass Christopher Glauer so mal wirklich ruhig und ein angenehmes Gespräch geführt hat. Und das ist eine hohe Kunst bei Christopher. Das hat Holgi nicht geschafft. Jetzt die allerneueste Folge, da hat er Ralf Stockmann, kennt man, von Wikigeeks diskutiert. Und Ralf hat doch, wir wissen, Ralf, sein Spezialgebiet ist entweder Amt oder Wikigeeks oder Audiotechnik. Das kam zwar vor im Podcast, fast ein zweistündiger Podcast, aber nur so am Rande. Und ich wusste nicht, dass zum Beispiel Ralf ein Buch geschrieben hat über Gaming, dass er ein absoluter Katzenfanatiker ist und mit Claudia zusammen ein Freak ist in Sachen Zoobesuche. Das schafft Pascal in seinem Podcast. Also für mich ein absolutes Highlight. Lückast gehört zu meinen Top 10 Favoriten in Sachen Podcast und ich kann nur jedem weiterempfehlen. Genau. Mindestens, also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auch mal auf der Straße tanzen, dann absolut abonnieren. Aber vielleicht hat auch der Thorsten noch was zum Abonnieren bereit. Thorsten, du hast auch noch ein Highlight. Ich hoffe doch. Also ich bin ja letzten Wochen habe ich ja sehr viel freie Zeit gehabt, da ich ja nicht gepodcastet habe und jedenfalls täglich. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mir mal ein bisschen so Podcasts anschauen, was Rollenspiele und Spiele angeht, weil das ist so ein Teilbereich, wo ich mich momentan ein bisschen sehr stark reinversetze und interessiere. Warum, wird man vielleicht in den nächsten Folgen da mal raushören. Und da habe ich einen Podcast rausgefunden, der heißt Ausgespielt Podcast. Und der dreht sich nicht nur um Rollenspiele. Ich finde es schön, weil die Runde dort, die da jeden Freitag tagt, das ist so eine lockere Mischung von 3 Leuten oder 4 Leuten, je nachdem, vielleicht mal ein Gast dabei ist oder sie verschiedene Themen haben, wo nicht irgendwie direkt Hardcore-mäßig um irgendwelche Rollenspiele das Ganze geht, sondern sie nehmen irgendwelche andere Brettspiele oder alles Mögliche mal sich genauer unter die Lupe und ja, schauen sich das mal an und besprechen das. Und das ist eigentlich so für Leute, die mal ein bisschen reinschnuppern wollen in so, ja, diese Nicht-Standardspiele wie Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht, die sollten sich das mal anhören. Also das lohnt sich und das ist so mein Podcast-Highlight momentan und da höre ich jetzt alle Folgen nach. Das ist ziemlich spannend. Okay, aber es müssen ja nicht immer nur Brettspiele sein, die einen Spaß machen. Und ich weiß, der Jörg kennt da einen Podcast, der sich genau mit diesen Dingen beschäftigt. Ja, genau. Und zwar der Bernd, der Rosenkrieger, der hat einen neuen Podcast. Was heißt, mittlerweile ist er nicht mehr so ganz brandneu, aber ja, ich möchte ihn jetzt mal vorstellen. Ich glaube, er ist jetzt bei der 3. Folge und das Ganze nennt sich Gadgetfunk. Ist also zu sehen oder zu laden auf www.gadgetfunk.de, genauso wie es halt auch ausgesprochen wird und aufgeschrieben hier. Ja, was macht der? Also er erzählt erstmal auf seine nette Art, was er so alles so für Helfer ließ am Tag gebraucht oder nimmt und ja, über neue Software und ja, Gadgets halt, ganz einfach. Ja, die Folgenlänge hält er ziemlich kurz. Er macht es auch ganz alleine und ja, die Folgen sind immer so meist so 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten, hat so 1-2 kleine Sachen und ja, schön kurz, knackig und interessante Sachen dabei. Auf jeden Fall eine Hörempfehlung von meiner Seite. Er ist also auch ein Gadget-Fanater, wie viele von uns. Ja, er schafft sich Gadgets an und ja, stellt die dann vor, genau. Er hat natürlich auch dazu noch so ein YouTube-Kanal und so weiter. Also er ist schon so ziemlich Gadget verliebt und da kommen ganz interessante Sachen bei raus, was er so rausholt aus seiner Tasche mitunter. Denkt man sich so, das kann es doch gar nicht geben. Und ich find's interessant und habe auch schon einige Sachen da mal gesehen, die ich jetzt auch selber habe, weil ich es interessant und auch vor allen Dingen im Alltag nützlich finde. Ja, doch. Aber du, MC, wenn du ja. jetzt die ganze Zeit uns da ausfragst, was wir für Highlights haben, welche hast du denn eigentlich? Ich habe auch Highlights. Cool. Ja, ich habe tatsächlich auch ein paar Highlights mitgebracht, unter anderem hearts-reset.de. Klingt nicht so schlimm, denn der wird gemacht von Christopher Kahle und Pascal Albert. Da geht's immer mal so ein bisschen um... Ja, eigentlich ist sehr, sehr, also ist sehr, sehr lustig gemacht. Ja, also ist so ein Wochenrückblick, kann man sagen, geht um Technik und um die Neuigkeiten, die da so in den vergangenen Wochen gingen. Das sind zwei Geeks, kann man sagen. Da geht es nicht nur um Technik, sondern eigentlich alles, was sie selbst noch so ein bisschen für interessant finden. Ja, ich muss sagen, ich habe damals nach Podcaster gesucht, und habe quasi diesen Podcast gefunden. Ja, von der ersten Minute an höre ich quasi hard-reset.de. Sind immer sehr, sehr lustig, richtig spaßige Jungs und haben auch immer viel Nerdwissen dabei. Wir haben ja auch selber schon mal ein bisschen zusammen gepodcastet, aber nicht in einem Podcast, sondern das ging immer mal so ein bisschen hin und her. Finde ich, wie gesagt, sehr hörenswert. Ja, kann man mal anhören. Und damit ist die Sendung eigentlich auch schon fast beschlossen. Das war es dann eigentlich an der Stelle schon. Und wie immer an dieser Stelle, ja, heißt es, sich bei unseren Hörern zu bedanken und natürlich bei den Mitpodcastern, die da heute mit dabei waren. Der Jörg. Ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, und außerdem noch mit dabei war der Thorsten. Danke. Und an dieser Stelle sage ich jetzt auch schon Tschüss, denn man kennt das ja. Das letzte Wort bekommt der Rico, der nämlich auch mit dabei war. Tschüss. Ich danke mich bei den Mitpodcastern und ich wünsche allen Hörern vielen Dank und weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Tschüss. Tschüss. Von PodUnion, die Podcast-Community.